pomeriggio, se si può, riprendendo dalle tre puntualmente. Anche stamattina i relatori sono invitati a stare in tempi che rendano possibile tutto, senza che si diano più felici ma pericolose dilatazioni come avvennero ieri. E poiché ieri anch'io diedi il cattivo esempio, oggi sarò silenziosissimo per la mia parte. Ja, dann beginnen wir mit dem Herrn Professor Ziegler. Anschließend ein Kurzreferat von Herrn Winfried Müller über die Jesuiten. Bitte. Meine Damen und Herren, ich möchte meinem Referat drei kurze Vorbemerkungen vorausschicken. Das eine ist, Sie haben eine Zusammenfassung. Wie sagt man da? Der Name. Sie haben ein Assunto in dem grünen Heft und ein Elenco dei Nomi, einen Weiser der Namen auf einem Blatt, das ich ausgeteilt habe. Zweite Vorbemerkung, das Thema Akademiebestrebungen im monastischen Bereich in Deutschland könnte man mit großem Recht auch anders behandeln, etwa die Bemühungen um wissenschaftliche Gemeinschaftsleistungen in den Orden vom Humanismus bis zum 18. Jahrhundert in den Mittelpunkt stellen, etwa die Benediktiner-Universität Salzburg oder die Franziskaner-Hochschulen und Ähnliches. Ich habe mich auf das 18. Jahrhundert konzentriert, weil damit die Beziehung der Orden zu den klassischen Akademien der Aufklärung besonders deutlich wird. Diese Akademien heißen ja dann auch im monastischen Bereich Akademien. Dritte Vorbemerkung, die einzelnen Fakten, die ich vortrage, sind in den Werken von Ludwig Hammermeier, der ursprünglich hier auch sprechen sollte, und Andreas Kraus genau dargestellt worden. Ich sehe meine Aufgabe darin, die Ergebnisse zusammenzufassen und einzuordnen in das Selbstverständnis des monastischen Lebens und zu zeigen, wie die Akademiebewegung, wie dieses monastische Leben durch die Akademiebewegung der Aufklärung in Frage gestellt worden ist. Wollen Sie diese Vorbemerkungen sagen? Allora, ganz kurz. Tre osservazioni. La prima è che c'è un riassunto che era stato presentato in allegato al quaderno che è stato distribuito, più un elenco che è qui allegato distribuito oggi. Secondo, che cercherà di vedere il problema delle scuole degli ordini dal momento umanistico al XVIII secolo, prendendo come riferimento i benedettini di Salzburg oppure le Hochschulen franciscane, e vedrà, si concentrerà sul XVIII secolo per vedere i rapporti più specifici con le accademie. I fatti ai quali egli si riferisce si possono trovare negli studi di Kraus e Hammermeier, se ho capito bene, si tratta però a questo punto di dare una sintesi e di interpretarli. Danke. Als im Jahr 1781 der bekannte Berliner Aufklärer Friedrich Nicolai das Kloster St. Blasien im Schwarzwald besuchte, fand er, der bekanntlich kein Freund der Klöster war, warme Worte über die Ruhe und Muße des Klosters, die innere Einrichtung, die Bibliothek, die Gelehrsamkeit der Mönche und die Umgänglichkeit des Abtes Gerbert. Unbegreiflich blieb ihm nur, dass er trotz dieser Vorzüge in den Augen des Abtes unvermutet, wie er sagte, einen trüben Blick aszetisch-mönchischer Abtötung wahrnehmen musste, und er stellte fest, ohne alle Folgen kann freilich auch der beste Kopf und das beste Herz die widernatürlichen klösterlichen Übungen nicht ertragen. So konnte Nicolai, wie er sagte, nur davon träumen, dass die Klöster, anstatt mönchischer Aszese gewidmet zu sein, in Stiftungen für gelehrte Leute verwandelt werden können. Diese kurze Bemerkung aus dem Mund eines zwar nicht bösartigen, aber doch engstirnigen Mannes kann vielleicht besser als viele Worte das grundsätzliche Dilemma aufzeigen, das für die Orden entstand, wenn sie an der im 18. Jahrhundert zur allgemein verbreiteten Akademiebewegung teilnehmen wollten. Denn sogleich erhob sich die Frage, dürfen Klöster eine Gesellschaft von Gelehrten sein oder werden? Erfüllen oder verfehlen sie als solche ihren Zweck? Diese Frage schloss weitere in sich, etwa die nach der Bewertung der traditionellen Arbeiten der Mönche, also nach der Handarbeit, der Abschreibetätigkeit, aber auch nach Seelsorge und Predigt. Ebenfalls war die Frage gestellt nach der Auswahl der Novizen, nach der Einteilung des klösterlichen Tagesplans, nach der Weisungsbefugnis der Oberen, die mit freier wissenschaftlicher Bemühung nicht übereinstimmen musste. Letztlich ist es eine Frage des Selbstverständnisses der einzelnen Klöster und Ordensgemeinschaften überhaupt und deutet damit eine Krise an, in welche die Aufklärung und das von ihr gebrachte Lebensideal und gerade auch die Akademien der Aufklärung die besten Klöster, jene mit dem höchsten intellektuellen Anspruch, gestürzt hat. Es mag verwundern, dass hier das Verhältnis der Orden zu den Akademiebestrebungen als Krise gewertet wird und erst die weitere Abhandlung der Vorgänge wird das belegen können. Denn zuerst steht im Vordergrund, dass auch und gerade die Orden, vor allem die großen Klöster der Prälaten, sich für die Akademien und das neue wissenschaftliche Leben in Deutschland interessierten. Solches Interesse an geistigen Bewegungen außerhalb des Klosters war ja nicht neu. Seit dem Mittelalter hatten die Orden, besonders die Bettelorden, aber auch Benediktiner und manche Stifte, wesentlich die Wissenschaft bestimmt und die Studien beherrscht. An den Universitäten, den ordenseigenen Generalstudien und auch in den privaten wissenschaftlichen Arbeiten der Mönche. Der Ordensmann hatte durch die materiell gesicherte Existenz bessere Voraussetzungen für wissenschaftliche Arbeiten als andere. Eine Ordensgemeinschaft, etwa eine Kongregation, konnte durch die Vielzahl ihrer Häuser auch verschiedene Aufgaben gemeinschaftlich in Angriff nehmen, wie es zuletzt Mauriner und Bollandisten so hervorragend bewiesen hatten. Nun aber, in der Zeit der Aufklärung, deren Intentionen sich gerade in den Akademien wie in einem Brennspiegel vereinigten, trat dem Orden eine Geistigkeit gegenüber, die ganz anderer Natur war. Die Akademie in Deutschland, ich meine die klassische Akademie des 18. Jahrhunderts, meist durch Fürsten gefördert, zielte in ihrer Gemeinschaftsarbeit vor allem durch die Naturwissenschaften auf den Nutzen der Gesellschaft und das Glück der Völker. Theologie, das Grundanliegen klösterlicher Gelehrsamkeit, blieb ausgeschlossen, wie wir oft gehört haben. Die Akademien beseelte ein rationalistischer Grundzug, sie waren zudem vielfach antijesuitisch und protestantenfreundlich. Hinzu kam, dass die ersten Akademien, die Bestand hatten, auf evangelischem Territorium entstanden, 1700 Berlin, 1751 Göttingen, und erst 1754 mit Erfurt eine in einem von einem geistlichen katholischen Fürsten gestiftete Akademie entstand, obwohl Erfurt ja auch halb protestantisch war. Von daher wird man sagen müssen, dass sich Akademiebewegung im 18. Jahrhundert und Orden an sich fremd gegenüberstanden. Umso erstaunlicher ist, dass gerade im süddeutsch-katholischen Bereich viele Versuche angestellt wurden, dem Akademiegedanken, also der Verwirklichung moderner wissenschaftlicher Gemeinschaftsarbeit, auch im Kloster, im Orden Raum zu schaffen. Der Grund dafür lag in der klaren Einsicht, dass man jeden Einfluss auf das geistige Leben verlieren würde, wollte man am alten scholastischen Lehrgebäude in Philosophie und Theologie festhalten oder die moderne Geschichtsforschung und die Naturwissenschaft anderen, nicht-katholischen Kräften überlassen. Voraussetzung für eine solche Mitarbeit an Akademiebestrebungen war freilich, dass die Orden oder das einzelne Kloster sich einer geistigen Haltung öffnete, die man als die katholische Aufklärung bezeichnet hat, und deren nicht wichtigstes, aber typisches Kennzeichen die Übernahme der wolffschen Philosophie in das Lehrgebäude der Klöster war, aber auch die Übernahme vieler anderer Ideen der Aufklärung, sofern sie mit dem katholischen Glauben irgendwie vereinbar waren. Dies erfolgte natürlich weniger bei den Jesuiten, die die Verantwortung für die höheren Studien hatten und überdies als Gegner von Jansenismus und Aufklärung bereits abgestempelt waren, vielfach aber in den Prälatenklöstern, bedeutete aber in den meisten viele Auseinandersetzungen innerer Art, denn die meist konservativeren Vorsteher der Orden, Äbte, Prioren, glaubten mit dem Geist der Akademien auch den Geist kirchenfeindlicher Haltung einziehen zu sehen. So bedeutete der Anschluss eines Ordensmannes oder eines Klosters an die katholische Aufklärung immer auch einen Weg, der von allen Seiten her bedroht war und nicht selten dieser Bedrohung anheimfiel. Es gab grundsätzlich zwei Möglichkeiten für die Orden, an der Akademiebewegung der Zeit teilzunehmen. Die eine bestand darin, dass man versuchte, für einen Orden oder für mehrere Klöster selbst eine Ordenssozietas, Societas Congregationis, zu gründen. Das hatte den Vorteil, dass man selbst den Geist bestimmen konnte, den eine solche Akademie nehmen sollte, dass man auf Zielsetzung und Inhalt der gelehrten Arbeiten Einfluss nehmen konnte und eine sinnvolle Koordinierung der wissenschaftlichen Einzelarbeiten möglich schien. Auch hier waren es vor allem die Benediktiner, die sich dem Geist der katholischen Aufklärung erschlossen und die Möglichkeiten gelehrter Gesellschaften innerhalb eines Ordens diskutierten. Die ersten Versuche begannen bereits 1720, als der Melker-Bibliothekar Bernhard Peetz sich für eine benediktinische Akademie in Wien einsetzte, eine echte Academia Benedictorum in Wien. Pläne, die noch in zeitlichem Zusammenhang stehen mit den vielfachen Versuchen von Leibniz, am Kaiserhof eine Akademie zu installieren. In Bayern war wenig später die treibende Kraft für ein ähnliches Unternehmen der Polyhistor Anselm Desing vom Benediktinerkloster Ensdorf in der Oberpfalz. Er verfügte über gute Kontakte zum berühmten Regensburger Kloster von St. Emmeram und erstrebte die Gründung einer Akademie im Rahmen der Bayerischen Kongregation, nur für die Kongregation in Bayern, 1732. Diese ersten Bemühungen blieben freilich in den konkreten Schwierigkeiten stecken. Vor allem waren die Äbte, die im einzelnen Kloster oder im Gesamtverband zur Unterstützung des Unternehmens hätten gewonnen werden müssen, dazu nicht bereit. Neben dem Eindringen des neuen Ideengutes sowie des Jansenismus befürchtete man einen weiteren Verlust an Selbstständigkeit, wenn neben der Kongregation auch noch ein wissenschaftlicher Verband von außen her in das Kloster hineinregierte. Mit diesen Schwierigkeiten hatte dann Zeit seines Wirkens auch Oliver Legipont zu tun, der die Bemühungen der deutschen Benediktiner um eine eigene Akademie am weitesten vorangetrieben hat. Legipont war Mönch im Kloster St. Martin in Köln, das zur Bursfelder Kongregation gehörte, eine Zugehörigkeit, die sein Wirken geprägt hat. Er war gerade mit der Ordnung des Bursfelder Kongregationsarchivs befasst, als ihn Akademiepläne nach Böhmen holten, über die noch zu sprechen sein wird. Legipont hat seit dieser Zeit, die ihn mit Peetz, Meichelbeck, Ziegelbauer und auch Fürstabt Bessel, dessen Bibliothek in Göttweig er zu ordnen übernahm, zusammenführte, bis zu seinem Tod nicht mehr aufgehört, Pläne für eine eigene Benediktinerakademie zu verfolgen. Legipont ist damit gewissermaßen der benediktinische Leibniz, natürlich in verkleinerter Form, aber einer, der sein ganzes Leben sich mit solchen Plänen beschäftigt hat und kein einziger Plan ist zustande gekommen oder nicht sehr weit gekommen. Erst wollte er eine Akademie in Mainz einrichten, 1737, katholisches Gebiet. Dann in Heidelberg, unter dem Protektorat des Kurfürsten Karl Theodor, 1747. Doch Erfolg hatte erst seine Societas Literaria Germano-Benedictina, eine wissenschaftliche Akademie für Benediktiner aus ganz Deutschland, die er nach vielen Widerständen und immer neuen Werbereisen von Kloster zu Kloster endlich in Kempten, unter dem Protektorat, der Fürstabt von Kempten war der deutsche Präsident, und unter dem Protektorat des bekannten Kardinals Angelo Maria Querini, Bischof von Brescia, 1752 eröffnen konnte. Damals legte er auch die Statuten dieser neuen Akademie im Druck vor, die wert sind, näher betrachtet zu werden, damit der Charakter dieser interessanten geistlichen Akademie deutlich wird. Die sehr umfangreichen Statuten, das sogenannte Systema Instituendi Societatis, also ein Entwurf, sahen im Äußeren die meisten Einrichtungen vor, die man von den klassischen Akademien kennt. Einen Präsidenten, einen Direktor als Leiter der Akademie, einen Sekretär. Darüber war ein akademischer Senat mit 12 Mitgliedern vorgesehen und ein Protektor, Querini, hat das dann gemacht. Weiter gab es Promotores für verschiedene Länder, dazu andere Ämter. Die Mitglieder waren eingeteilt in ordentliche, auswärtige und Ehrenmitglieder. Die letzteren wollte man ohne Rücksicht auf Herkunft, Stand und Religion ausgewählt wissen. Das heißt, hier wollte man auch protestantische Gelehrte gewinnen, wie dies Legipont schon in Böhmen als Vorbild gesehen hatte. Die Mitglieder hatten einmal im Jahr eine wissenschaftliche Abhandlung einzureichen und waren auch sonst zu wiederholten Arbeiten angehalten. Auch Preise waren geplant. Einmal wöchentlich oder monatlich war am Ort der Akademie eine Zusammenkunft vorgesehen. Die Herausgabe einer Zeitschrift, Museum Germanico Benedictinum oder Collationis Patrum, betitelt, war geplant. Ganz dem Geist der Akademien, der klassischen Akademien, entsprach auch die Bestimmung, die freilich erst ganz am Ende der Statuten angeführt ist, die zudem nur für die Veröffentlichungen galt, nämlich, ich zitiere dieses lateinische Zitat auf dem Zettel, sich von einem illiberalis stylo, sich zu enthalten, illiberalis stylo, contentione outputi di cavillandi generi abstinebunt socii. Damit, der Grund ist angegeben, damit ne serant tricas scholasticas, damit keine scholastischen Streitigkeiten entstehen oder längst ruhende theologische Auseinandersetzungen wieder hervorgebracht werden. Ebenfalls ausgeschlossen sollten politische oder juristische Kontroversen sein. Allerdings, und das ist zu beachten, wurden diese Grundsätze, sich der Streitigkeiten zu enthalten und damit auch die Theologie an den Rand zu rücken, eingeschränkt durch den Zusatz, dass die Verteidigung des Ordens, der Benediktiner, der Akademie oder die Selbstverteidigung des Mitglieds nicht ausgeschlossen sei, nur solle sie in gemäßigtem Ton erfolgen. Dies lässt danach fragen, wo die Unterschiede dieser Societas Benedictorum zu den weltlichen Akademien der Zeit lagen. Was die reguläre Mitgliedschaft betrifft, so war sie in der Societas eingeschränkt auf in Deutschland lebende Benediktiner. Doch sollten Wissenschaftler aller Sparten, die sich bewährt hatten, aufgenommen werden. Ihre Zahl war nicht beschränkt. Ein weiterer Unterschied lag in der Organisation. Hier unterschied man nicht in Klassen, wie sonst allgemein üblich, obwohl man die Einbeziehung aller Wissenschaften gewünscht hatte, auch der Naturwissenschaften. Man sieht, das bleibt ein allgemeiner Topos. Dies ergab sich wiederum aus dem Programm und dem Arbeitsauftrag der Akademie, wie sie festgelegt waren, ich zitiere, ihr erstes Ziel, Scopus, so heißt es in den Statuten, war es, scripta in edita, et venerande antiquitatis monumenta, maxime nostris in cartulari stili testentia ans Licht zu bringen. Also vor allem historische, kirchengeschichtliche, quellenkritische Arbeit zu leisten. Dem entsprach auch eine Liste von Vorschlägen, die Legipont als Arbeitsgebiete angefügt hatte, Sammlung der Concilia Germaniae, Bibliotheca Historica Germania Sacra, alles Titel, die sich schon bei Leibniz finden und deren Bearbeitung damals allgemein als Programm in der Luft lag. Dem entsprach auch die ausgesprochene Berufung Legiponts auf die Mauriner, auf Mabillon persönlich und auf die Kongregation von Servannes, die als besondere Vorbilder dieser wie aller früheren Akademiepläne hingestellt wurden. Vielleicht am deutlichsten zeigte sich die innere Entfernung des Legipontschen Plans vom Geist der weltlichen Akademien in der Bestimmung, dass die Sprache der Akademie das Latein sein solle. Wobei als Begründung, wohlgemerkt im 18. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert wäre das keine Frage, aber im 18. Jahrhundert, wobei als Begründung einmal die grenzüberschreitende Verbreitung der Gelehrtensprache angegeben wurde, zum anderen die verblüffende Bemerkung, die zu erwartenden Abhandlungen würden ja sowieso nur von Gelehrten gelesen und diese drückten sich leichter in Latein als in den Vulgärsprachen aus. Das pädagogische Grundanliegen, das die Akademien der Aufklärung immer in sich tragen, fehlt hier völlig. Fasst man all das zusammen, so wird man nur mit sehr großer Vorsicht den Akademieplan Legipons den privaten und staatlichen Akademiebestrebungen der Aufklärung zuordnen. Es handelt sich vielmehr, so meine ich, entweder um eine besondere Art von Gelehrtenakademie, die sich von dem Aufklärerischen deutlich absetzt, oder, was mir plausibler scheint, einfach um eine wissenschaftliche Arbeitsorganisation im Sinne der Mauriner oder auch Martin Gerberts von St. Blasien, die sich jedoch im Gewand zeitgenössischer Akademiebestrebungen vorstellt. Auffällig ist jedenfalls die trotz der Einbeziehung von Ehrenmitgliedern ganz auf den Orden hingerichtete Zielsetzung, weshalb Legipont gleichzeitig mit der Akademiegründung im Rahmen des Ordens die Einrichtung eines Studium Historico Pragmaticum in seinem Systema verlangte. Die Akademie, 1752 gegründet und mit klangvollen Namen versehen, Ehrenmitglieder wurden Gottsched in Leipzig und Schöpflin in Straßburg, Eusebius Amort, Direktor wurde der St. Blasier Historiker Herrgott, unter den Mitgliedern waren auch Gerbert, berühmte andere Namen aus Deutschland, auch der bekannte französische Historiker Calmé. Die Akademie scheiterte, vorrangig wieder an der Vorsicht der Äbte, die keinen überterritorialen Verband wollten, dann an einem ganz zufälligen Faktum, nämlich dem sehr spektakulären Übertritt des Emmeramer Konventualen, des Mönchs von St. Emmeram, Rotfischer, zur evangelischen Kirche. Rotfischer floh aus dem Kloster und trat in den evangelischen Kirchendienst über, der alle wissenschaftlichen Bestrebungen gerade dem Regensburger Abt verdächtig machte, aber auch an der Schwäche des Planes selbst, der zu viel auf einmal wollte und sich wenig um die materielle Sicherung kümmerte. Es war bezeichnend, dass man Anselm Desing, den wichtigsten Träger des benediktinischen Akademiegedankens seit Petz, für diese Akademie nicht gewinnen konnte. Ja, Desing versuchte ein Jahr später in Passau noch einmal eine kleinräumige Akademie zu gründen, nur für Bayern. Er scheiterte aber auch hier. Wenn es auch schließlich gelang, kurz vor Auflösung der Benediktiner im Jahr 1788 und 1794, am Ende des Jahrhunderts, eine bayerische Benediktinerakademie oder die Anfänge einer bayerischen Benediktinerakademie ins Leben zu rufen, so war doch diese Societas nur ein Bruchstück dessen, was Desing und Legipont geplant hatten. Viel fruchtbarer waren deshalb die Versuche, erst einmal im kleineren Bereich anzufangen, bevor ein großer Plan erstellt wurde. In diesem Weg, eine Ordensakademie herzustellen, gab es auch die Möglichkeit, dass man wissenschaftliche Arbeiten in einem einzigen Kloster konzentrierte. Auf solche Klöster zu verweisen, ist sehr leicht. Das bekannteste Kloster, das also nicht ein Verband, eine Kongregation mit einer Akademie war, sondern ein einziges Kloster, ist St. Blasien im Schwarzwald, das unter seinem Abt Gerbert, Martin Gerbert, eine wahrhafte Gelehrtenkolonie darstellte und, wie in der berühmten Germania Sacra, Nachfolge der Gallia Christiana und Italia Sacra, epochale Werke vorgelegt hat. An Einzelklöstern sind weiter zu nennen das Reichsstift St. Emmeram in Regensburg, das nicht nur hervorragende Gelehrte wie den Alcuin-Herausgeber Frobenius Forster, Historiker wie Zirngiebel und Naturwissenschaftler wie Steigliner vorweisen konnte, sondern dass zusammen mit der Schottenabtei, Schottenkloster in Regensburg, am gleichen Ort auch bereits eine Disputiergesellschaft von Interessenten verschiedener Disziplinen hervorgebracht hat. Deshalb wollte Legipont ursprünglich auch nach Regensburg gehen. Man könnte nennen das fränkische Kloster Banz, das sogar eine gelehrte Zeitschrift herausgab, Literatur für das katholische Deutschland, die Klöster Krems, Münster und Melk in Österreich, vor allem aber das Chorherrnstift, Augustiner Chorherrnstift Polling in Oberbayern, das nicht nur Eusebius Amort als bedeutendsten Theologen in Deutschland im 18. Jahrhundert vorweisen konnte, sondern das darüber hinaus unter seinem Prälaten Töpsel eine Gemeinschaft von Wissenschaftlern darstellte, auch Naturwissenschaftlern, die allerdings im älteren Sinne ein Commercium Literarum mit ausländischen Co-Herrenstiften betrieb. Es ist eine Frage der Definition, ob man solche Klöster, vor allem dann, wenn sie viele Wissenszweige umfassten, eine Akademie nennen will oder nicht. Tatsache ist, dass von solchen Klöstern immer wieder wichtige Anstöße zur wissenschaftlichen Beschäftigung ausgingen. Damit kommen wir zur zweiten Möglichkeit, die die Ordensleute hatten, nämlich an der Arbeit weltlicher Akademien als Einzelpersonen teilzunehmen und dies oder an der Entstehung mitzuwirken. Von vornherein mussten ja die vielen Akademiegründungen das Interesse der Orden wachrufen. Schon allein deshalb, weil ein großer Teil der historischen Quellen, welche von den Gelehrten bearbeitet werden sollten, sich in ihren Häusern befanden. Die Klöster oft seit langem Naturbeobachtungen anstellten und mit Instrumenten versehen waren. Anregung, Konkurrenz, auch Angst, von den gelehrten Gesellschaften ausgeschlossen zu werden, wenn man nicht mitarbeitete, verbanden sich zu diesem großen Interesse, mit dem man jede neue deutsche, auch ausländische Akademiegründung verfolgte. Freilich hatte die Berliner Gründung 1700 keine Möglichkeit zur Mitarbeit geboten, so tolerant auch die Statuten von Leibniz gewesen waren, und die von Friedrich II. 1744 erneuerte Akademie im französischen Geist bot ebenfalls keinen Ansatz. Dagegen gelang es in Bayern noch im Jahr 1720, vor allem auf die Initiative von Mönchen, Klostergeistlichen hin, eine echte weltliche Akademiegründung zustande zu bringen, die sogenannte Carlo Albertina in München 1720-22. Die Gesellschaft, die keine staatliche Unterstützung erfuhr, nahm ihren Ausgang vom Kloster der Münchner Augustiner-Eremiten. Tatkräftige Mitglieder auf geistlicher Seite waren der Historiker Agnellus Kandler und der bekannte Theologe Amort aus Polling. Hammermeier, der Erforscher der Frühgeschichte der Bayerischen Akademie, glaubt nachweisen zu können, dass sie ihre Vorbilder einmal bei den Maurinern, dann aber bei Bestrebungen in Österreich und Oberitalien nahmen. Ziel der Akademie, die alle Wissenschaften umfassen sollte und mit Schwerpunkt Geschichte, Ziel der Akademie war die Nutzbarkeit der Wissenschaften im eigenen Land, also patriotische und pragmatische Motive. Politik und Polemik sollten ausgeschlossen bleiben. Gleichzeitig aber war betont, man sieht den Einfluss des Ordens, dass der Schutz des katholischen Glaubens und des Papstes, des päpstlichen Stuhles, gegen alle ketzerischen Angriffe zu den Aufgaben der Mitglieder gehörten. Fern vom späteren Widerwillen gegen die Gesellschaft Jesu nahm man auch Jesuiten auf. Damit war eine weltliche Akademie entstanden, angeregt und mitgetragen von der Ordensgeistlichkeit, der nur die Unterstützung, die staatliche Sanktion durch den Kurfürsten fehlte. Um diese wurde nachgesucht, aber nicht erreicht. Als das Projekt gescheitert war, gelang es den Mönchen immerhin, in einer Zeitschrift, dem Parnassus Boicus, Berg der Musen in Bayern, an die Öffentlichkeit zu treten und für einige Jahre eine wissenschaftliche Zeitschrift zu präsentieren. Es wurden dabei vor allem geschichtliche Arbeiten, aber auch naturwissenschaftliche publiziert. Mit dem österreichischen Erbfolgekrieg 1740 und dem Tod Kandlers ging die Zeitschrift unter, nicht aber die Idee gemeinsamer Akademiearbeit. In Österreich war es nach dem fehlgeschlagenen Versuchen von Leibniz 1738 wieder zu einem neuen Ansatz gekommen, nämlich zu einem Salzburger Kreis, der sich nach Muratori ausrichtete und sich auch nach ihm benannte. Er hatte sich um den aus Trient stammenden Professor de Caspari geschart und hatte eine Reihe von Ordensleuten, vor allem der Salzburger Benediktineruniversität, an sich gezogen, geriet aber bald in Streitigkeiten mit Franziskanern und Kapuzinern, die man etwas grob gesagt allgemein als Gegner der Akademiebewegung bezeichnen kann, sodass dieser Muratori-Kreis in Salzburg das Ende des Streites nicht lang überlebte. Einige Ordensleute nahmen auch an der 1740 gegründeten Academia Taxiana in Innsbruck teil, Doch erst die Olmützer Societas Incognitorum Eruditorum bot eine neue Möglichkeit, an einer Akademiegründung größeren Stiles mitzuwirken. Das Sekretärsamt dieser Akademie, die 1747 auf Anregung des Freiherrn von Petrasch ins Leben trat, übernahm der Benediktiner aus Zwiefalten Magnoal Ziegelbauer. Gründungsmitglieder waren auch die Benediktiner Desing, Legipont, dazu Ulrich Weiß aus Irsee. Alle hatten zuletzt in Prag geweilt, wo ebenfalls eine benediktinische Akademie im Zusammenhang mit einer Ritterakademie hätte gegründet werden sollen. Die Olmützer Akademie hatte überraschenden Erfolg, was ihre Mitgliederzahl betrifft, zu der auch Protestanten gehörten. Die Wiener Regierung drückte ihre Zufriedenheit über die Gründung aus, da sie aber nicht bereit war, die Gesellschaft zu fundieren, erlitt sie das kurzlebige Schicksal aller privaten Vereinigungen. Kein Wunder, dass Desing in Zukunft auch bezüglich der Pläne Legiponts die staatliche Unterstützung als Grundvoraussetzung einer Akademie bezeichnete. Auch Petrasch warb bei seinen weiteren Plänen um staatliche Unterstützung, empfahl aber immer wieder die Aufnahme von Ordensleuten, wenn man eine Akademie gründen wolle. Er nannte dabei namentlich, vor allem die Österreicher natürlich, Peetz, Handtaler, aber auch Herrgott, Ziegelbauer, Legipont und den Franken Grob als unentbehrlich für eine Akademie. Die Verbindung von staatlichem Wohlwollen, privater Initiative von weltlicher und monastischer Seite, die Offenheit gegenüber Gelehrten anderer Konfession, aber die Verwurzelung im katholischen Glauben. Schließlich die starke Bevorzugung der Geisteswissenschaft, vor allem der vaterländischen Geschichte und der Kirchengeschichte, hatte diese Gründung im süddeutsch-katholischen Raum ausgezeichnet. Sie sollte, wenn auch in veränderter Form, noch einmal eine Rolle spielen, und zwar bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, die 1759 in München ins Leben trat. Die vorher gegründete Akademie zu Göttingen 1751 bot keine Möglichkeit für Ordensleute, nicht sehr viele auch die kleine Akademie in Erfurt, zu deren Gründungsmitglied aber immerhin Kardinal Querini und andere Ordensleute gehörten. Die Erfurter Akademie, an der Protestanten und Katholiken gleichmäßig vertreten waren, hat zwar kaum Spektakuläres hervorgebracht, hat aber nicht geringen Einfluss gehabt auf die Entwicklung der Bayerischen Akademie, vor allem über die Erfurter und Regensburger Schottenbenediktiner, Schottenmönche, aber auch über den Juristen Ickstadt, der später mit Lori, dem eigentlichen Gründer der Münchner Akademie, zusammenarbeitete. In München nun, der letzten Akademiegründung eines katholischen deutschen Territoriums im 18. Jahrhundert, war die Einbeziehung der Ordensleute zwar gegeben, aber in abgeschwächter Weise, nicht so maßgeblich wie in Olmütz oder um 1720. Unter den 5 Männern, die 1758 in München zuerst als Vorläufer der Akademie eine private Gesellschaft bildeten, war kein Ordensmann. Und wenn Lodi in seinen Statuten ein Jahr später namentlich den Parnassus Boecus als Vorläufer anspricht, so war damit vorerst nur eine historische Verknüpfung gegeben, eine geistige Nachfolge erst intendiert. Allerdings hat Lori sogleich, als das Projekt Gestalt gewann, Ordensgeistliche als Mitglieder geworben, und zwar als ersten eben den Hauptmitarbeiter des Parnassus Boecus, Eusebius Amort, dazu noch Töpsel und Goldhofer aus Polling, bald auch Ildefons Kennedy aus der Regensburger Schottenabtei. Unter den 46 ordentlichen Mitgliedern des ersten Jahres waren immerhin in beiden Klassen zusammen 20 Ordensleute. Benediktiner, Augustiner Chorherren ungefähr gleich stark, einige Augustiner Eremiten und Theatiner und 2 Weltgeistliche, also etwa die Hälfte, wobei Polling und die Regensburger Schotten einen Schwerpunkt darstellten. In den ersten 10 Jahren ihres Bestehens waren an der Münchner Akademie von 181 Mitgliedern 47 Ordensleute, hauptsächlich aus den genannten Orden. Es blieb natürlich nicht gleich, je nach Klassensekretär und Akademieführung hatten die Ordensleute auch je nach Fach mehr oder weniger in der Akademie zu sagen. Vielleicht noch wichtiger war, dass 1761 nach dem Rücktritt Loris als Sekretär der Akademie der Benediktiner Schottenmönch Ildefons Kennedy aus Regensburg der Naturwissenschaftler war, anerkannter Naturwissenschaftler, und in Erfurt studiert hatte, den Sekretärsposten übernahm und dann für 40 Jahre innehatte, damit maßgeblichen Einfluss auf die Akademie gewinnen musste. Handelte es sich zwar bei der Münchner Akademie in ihren Anfängen und äußerem Aufzug auch um ein aufklärerisches Unternehmen mit seinen typischen Erscheinungen, Nützlichkeitsdenken, pädagogischen Anliegen, der Betonung der deutschen Sprache, Ausschluss von Theologie und Jesuiten, so unterschied sie sich doch von den norddeutschen Akademien durch diese starke Mitarbeit der Ordensgeistlichen, durch ihre Anknüpfung an eine von Geistlichen getragene Vorgängerinstitution, das war überhaupt nicht aufklärerisch, und besonders durch die starke Betonung der Geschichte, speziell der patriotischen Geschichte, gegenüber den Naturwissenschaften. Auf dem Gebiet der Geschichte, das dem Orden besonders entgegenkam, waren auch die größten Erfolge der Münchner Akademie zu verzeichnen. Hier war der Einfluss der Ordensmitglieder am stärksten. Manche Bände der Abhandlungen hatten überhaupt nur Beiträge von Ordensmitgliedern zum Inhalt. Der Regensburger Roman Zirngiebel, ein Historiker, verfasste von 43 Abhandlungen der Akademie allein 16. Zum Teil sind sie heute noch nicht überholt. Der beste Beweis für die ordensgeistliche, historische Ausrichtung der Münchner Akademie ist das große Werk der Monumenta Boica, eine Urkundensammlung aus bayerischen Klosterarchiven im Sinne von Muratori, oder gedacht im Sinne von Muratori, von denen 1763 bis 1806 17 Bände erschienen. Das Werk wurde systematisch von dem Protestanten Pfeffel und dem Katholiken Kennedy angegangen, die alle Klosterarchive nach Urkunden durchforschten. Es ist interessant, dass ihnen die staatlichen Archive, obwohl es eine staatliche Akademie war, verschlossen blieb und ist trotz vieler Mängel erst in den späteren Monumenta Germania Historica übertroffen worden. Ein abschließendes Urteil über die Bedeutung der Teilnahme von Ordensleuten an den weltlichen Akademien, dem zweiten hier beschriebenen Weg, ließe sich natürlich nur von der Untersuchung jeder einzelnen Akademie und ihrer wissenschaftlichen Leistung insgesamt wie ihrer einzelnen Mitglieder her ermitteln. Das ist in der Forschung noch nicht geleistet. Doch hat die Beleuchtung der Münchner Akademie gezeigt, dass man die Leistung der Ordensleute, speziell in Süddeutschland, allein von der Zahl her hoch einschätzen muss, sodann auch einfach von der Überlegung, dass man zweifellos keine Ordensgelehrten in die Akademie aufgenommen hätte, wäre ihre Mitarbeit nicht unentbehrlich gewesen, wie ja schon Petrasch dies bemerkt hatte. Namen wären viele zu nennen, das sei hier ausgelassen, es sei nur bei den Naturwissenschaften, auch in dem kleinen bayerischen Bereich, der durch Andreas Kraus gut erforscht ist, auf den Pollinger Chorherr Goldhofer hingewiesen, dessen Beobachtungen 1761 bei dem Durchgang der Venus heute als besonders wertvoll gelten, auch wenn sie damals keinen größeren Erfolg fanden, vor allem durch die Intrigen des Klassensekretärs. Hier war es besonders misslich, dass die Akademie die Jesuiten ausschloss, etwa den Mathematiker Kratz oder den Historiker Schütz, die beide Preisschriften eingereicht hatten. Es ging diesen Jesuiten nicht anders als dem berühmten Astronomen Christian Meyer in Mannheim, der zwar die Sternwarte dort im Auftrag der Akademie leitete, aber erst nach Auflösung seines Ordens Mitglied der Akademie werden konnte. Doch insgesamt über die Leistung Einzelner hinaus ist klar, dass die Ordensgelehrten, wenn nicht schon bei der Gründung, so doch im Einbringen der wissenschaftlichen Tradition ihrer Orden große Bedeutung hatten. Zum Schluss sei noch einmal auf die eingangs vorgetragene Bewertung zurückgegriffen, in der die Akademiebewegung der Orden als Krise des Ordenslebens im 18. Jahrhundert gesehen wurde. Nach diesen Ausführungen zeigt sich diese Krise vor allem darin, dass zwar die Klöster, gerade die Prälatenklöster in Süddeutschland und ihre einzelnen Mitglieder im 18. Jahrhundert wissenschaftliche Leistungen wie kaum je vorher oder auch nachher zustande gebracht haben. Andererseits ist offenbar ihnen nicht gelungen ist, die wissenschaftlichen Bemühungen und Leistungen in das Ordensleben und die Ordensverfassung angemessen zu integrieren. Denn hinter dem immer neuen Scheitern der Versuche, innerhalb der Orden eine wissenschaftliche Akademie zu gründen, dahinter stand ja nicht nur das Desinteresse oder die Verbohrtheit altmodischer Äbte oder Klostervorsteher, vielmehr sahen auch diese keinen Weg, die wissenschaftliche Leistung, die den vollen Einsatz des Menschen und andere Arbeitsbedingungen erforderte, als ein Leben mit der Regel es zuließ, innerhalb eines Konvents sinnvoll unterzubringen. So versagten sich die Oberen einer Gelehrtenakademie innerhalb des Ordens. Und treffend sagt Fürstabt Kraus über Motive der Akademieliebhaber und seine Gründe der Ablehnung, ich zitiere, Fürstabt Kraus war Regensburger Abt, der zuerst angegangen wurde, ob er dieses Societas Literaria des Legipont denn unterstützen würde. Er sagte, displicuit mihi primo intuitu idea heusmodi, que primario tantum literarum cultum, ut sic benedictini equi ac emuli ut legipontius aebat, de scientiis coram erudito orbe esse acquirerent, dass sie sich also gleichsam auf dieselbe Stufe erheben und jetzt nur noch Gelehrte sind, respecit. Displicuere in plura mihi exposita utique, que in nostris monasterii servare non possent. Und nun, glaube ich, kommt das Entscheidende. Nec votis nostris principue obedientiae et autoritati superiorum congruerent. Natürlich ist die Autorität des Abtes besonders herausgestrichen, aber es ist doch eindeutig, die vota monastica und die gelehrte Bemühung haben, zumindest hier im 18. Jahrhundert, keine Vereinigung finden können. Das aber bedeutet offenbar, dass das Kloster als solches, der Ordensmann als solcher, am akademischen Leben der Aufklärung nicht teilnehmen konnte. Und zwar deshalb, weil Ordensleben und Aufklärung, auch katholische Aufklärung, letztlich unvereinbar waren. Hier irrten alle jene, die glaubten, den Klöstern durch wissenschaftliche Betätigung die Existenz erhalten zu können. Freilich wird man auch den Standpunkt der konservativen Ordensoberen, die einfach das Problem des Verhältnisses von Orden und Wissenschaft nicht sehen wollten oder im Sinne eines unzeitgemäßen, des Jansenismus, der Aufklärung oder einfach von ungehörigen Prätensionen der Ordensleute auf diese Weise abschoben, kritisieren. Allerdings, was möglich war und was großen Erfolg gebracht hat, war die Mitarbeit des gelehrten Ordensmannes als Privatperson an den weltlichen Akademien, besonders jenen, die wie in München zwar nicht in der Form, aber in der Sache die Mitarbeit der Ordensgelehrten hochschätzten. Hier lag eine große, noch viel zu wenig gewürdigte Leistung des Ordens für die staatlichen Akademien. Dankeschön. Applaus